Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute eine sehr, sehr interessante Geschichte. In der Schlacht von Uhud wurde Qatada radiallahu an getroffen, und zwar im Auge. Und zwar wurde er so getroffen, dass sein Augapfel wirklich auf seiner Wange heraushing und nur noch ein Stück Faden, ein Stück Haut ist herunterhing. Das ist ein gewaltiges Anblick, subhanallah. Und die Sahaba sind gekommen und sagten, was sollen wir machen? Die einigen sagten, ja, schneiden wir es ab, decken es zu und weiter geht's. Die anderen sagten, nein, nein, wir machen gar nichts, bis wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam davon berichten und er schaut, was er macht. Und dann sind sie gegangen, haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gerufen und er hat gesagt, richtig gemacht, nichts machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann dieses Auge genommen, ja, Bismillah, und hat es wieder zurück an seinen Platz gemacht. Und Qatada sagt, als ob nichts gewesen wäre. Subhanallah. Und die Sahaba konnte nicht mehr entscheiden, später, welches Auge das getroffen war, weil es genauso war wie vorher. Subhanallah. Ein Wunder vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ein Auge, das fast gestorben wäre, bringt es wieder zurück mit Allahs Erlaubnis. Und er sieht so, als ob er noch nie als ob sich nichts geändert hatte. Subhanal Malik. Ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Wunder, mit dem sich noch seine Kinder schmückten, als eines Tages sein Sohn bei Umar ibn Abdulaziz, als er Kalif war, eintreten wollte. Und er sagte, wer bist du? Also möchte eintreten. Er sagte, wer bist du, der eintreten will? Und er sagte voller Stolz, er sagt, ich bin derjenige, dessen Auge auf seine Wange hing und die Hände vom Gesandten Allahs, sie zurückbrachte, und als das so war, als ob nichts gewesen wäre. Subhanallah, selbst seine Kinder haben noch damit angegeben. Subhanallah, und Qatada selbst, er sagte, ich wusste später nicht mehr, welches Auge das getroffen war, weil es genauso war wie vorher. Subhanallah, Malik. Ein Wunder, was dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde. Ein Wunder, wie es Isa alaihi salam gegeben wurde. Wenn Isa alaihi salam Kranke heilen konnte, so konnte der Prophet sallallahu alaihi salam das Auge von Qatada wieder zurückbringen, als ob nichts gewesen wäre. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Das war's für heute dieses Mal. Abonniert diesen Kanal, damit ihr weitere Wunder nicht verpasst, und verteilt ihn und teilt diese Wunder mit anderen, damit sie die Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennenlernen. Bis zum nächsten Video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.